Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Sonntagabend, 18 Uhr. Hallo an euch da draußen. Sande Eve Experiment ist wieder da. Wir haben uns den Tuxedo aus Freiberg eingeladen. Er wird uns heute 2 Stunden mit einem schönen elektronischen Set beglücken. Lasst euch einfach treiben und wir hören erstmal rein, was er uns so mitgebracht hat. Check it out. a form letter that said we're sorry, but you are what we consider to be numbered amongst the. You are what we consider to be numbered amongst the. Come on, I told the gentleman outside the store with all the fax machines. Oh, Ryan just got fired from my job. But maybe I'm on and out of headache, folks. What? Champion bed, looking on him. Look, he was here promising to give me free wings in a hot minute with the James Earl Jones. But by this time, I was already eyed. Even round two with strong drinks with the heads of music television. They informed me that my rent was past due, and they could switch my head with any top. They informed me that my rent was past due, and they could switch my head with any top. Death insurance and got me on my way. I guess they don't want you in the army if your glasses are too thick. And you can't get shot by a dog. And no, you can't fall in love with a cop. We substitute with sugar. Each corridor leads to one state of the art. Laboratory of truth. Now we like to say laboratory of truth, because each separate lab is working to isolate nature specific about each and every vegetable. Come on! They informed me that my rent was past due, and they could switch my head with any op. They informed me that my rent was past due, and they could switch my head with any op. Thank you. Tja, unser Studiogast heute ist der Tuxedo. Er hat derzeit seine erste Veröffentlichung draußen auf Sleepy City. Wer Sleepy City noch nicht kennt, das ist ein Dresdner Label. Und da gibt es derzeit zwei Vinyls. Die erste war von Mr. Incognito und die zweite eben von Tuxedo. Der Mann neben Knut heißt. Und mit ihm wollen wir heute ein bisschen reden. Über das Ganze, wie es zustande kam, wie er zur Musik kam, was er mit seiner Scheibe ausdrücken wollte und hallo Knut und die ersten Worte von dir. Ja, schönen guten Abend an alle. ja, wie gesagt, ich bin Knut, mein Künstlername ist Tuxedo und ich habe halt das mehr oder weniger Glück gehabt, die erste Platte von mir rauszubringen mit 4 Tracks. Jetzt ungefähr draußen seit einem Monat, einem guten Monat. Und ja. Tja, Knut, wie bist du eigentlich zur Sleepy City gekommen? Ich meine, Sleepy City dahinter, soweit ich weiß, steckt der Francis. Und vielleicht kannst du uns ein bisschen was zu dem Projekt erzählen. Also ich gehe ja ab und zu auch mal in die Plattenläden hier in Dresden. Und da hing im Fat Fenders unter anderem ein Plakat aus, ein kleiner Zettel, wo dann mal so eine Aktion von ihm drauf stand. Also er hat halt Leute für sein Label gesucht. Er hatte dazu aufgerufen, dass Demos geschickt werden können, bei ihm abgegeben werden können. Und habe ich mir gedacht, okay, machst du und gibst ihm halt direkt ab. Und er hat sich dann glücklicherweise bei mir zurückgemeldet. Ihm haben die Sachen halt gut gefallen. Und hat sich dann, oder wir haben uns dann 4 Tracks rausgesucht zusammen, die wir dann auf die Scheibe bringen wollten. Ja, so ist das entstanden eigentlich. Ja, das gute Fat Fenders, wenn es das nicht gäbe, da grüße ich doch mal die zwei Helden. Und wie ging es denn dann weiter? Getränke. Ich glaube, wir stoßen erstmal an heute Abend, bevor wir weiterquasseln, dann auf eine gute Sendung, Jungs. Leben geht. Tja, also dem Francis haben deine Sachen gefallen und dann hat er dich eingeladen. Aber es ging ja schon noch ein bisschen Zeit, bis die erste Produktion draußen war. Ja, wie war denn so der Verfahrensweg, der Ablauf, deine Produktion? Wie lange hast du gebraucht? Welche Tracks liegen noch auf deiner Platte? Wie war die Auswahl? Ich lasse dich jetzt einfach ein bisschen sprechen. Also, ja, man kann es ungefähr so sagen. Ich habe auf die Demo-CD vielleicht ungefähr 9 bis 10 Tracks drauf gemacht. Und wir hatten dann ein relativ langes Gespräch. Er hat mich dann halt angerufen über Telefon. Hatten dann halt so die einzelnen Tracks mal durchgesprochen, was für ihn in Frage käme, was ich mir darunter vorgestellt habe. Und dass es so ein bisschen mehr oder weniger ein Gesamtkonzept gibt. Und haben uns dann, wie gesagt, auf die 4 Tracks geeinigt, die jetzt da drauf sind. Und ich musste dann die relativ lange Wartezeit noch in Kauf nehmen, mit Pressen und so weiter und so fort. Also die Presszeit, die wurde dann noch relativ lang für mich, ehrlich gesagt. Also ich habe mich dann schon sehr gefreut, bis ich die Platte irgendwann in den Händen halten konnte. Und da verging nochmal so circa 1 Monat, 1,5 Monate. Und hatte mich dann mit ihm nochmal auf einer Party getroffen, wo ich aufgelegt hatte. Das war auch vor ungefähr, ja, einen Monat gewesen. Das war die Nachtaktivparty. Und er hat mir dann dort erfreulicherweise die Platte ganz spontan in die Hand gedrückt. Und ich war dann natürlich super happy. Hab sie dann natürlich auch gleich mit aufgelegt. Orange. da sprichst du gerade eine interessante Sache an. Und zwar Auflegen. Du bist also nicht nur Produzent, sondern scheinbar auch ein DJ. Und frage ich dich doch zu diesem Thema, was du so spielst, ob das mit deinen Produktionen einhergeht oder ob du ganz andere Sachen machst. Und ja, die History, also wie lange schon so ein bisschen halt das Künstler-Dasein hier bringt. Also angefangen habe ich so ungefähr 94, 95 mit der Musik. Damals noch schwer im Hardcore-Fieber gewesen. Das hat aber nicht lange angehalten. Bin dann relativ schnell so in die Schiene von den Basic-Channel-Sachen, einige werden das bestimmt kennen, verfallen. Wir hatten damals noch in Freiberg, wo ich eigentlich ursprünglich herkomme, einen Plattenladen. Da waren glücklicherweise auch Leute, die diese Mucke mir näher gebracht haben. Und bin dann also relativ schnell bei so diesem Stil hängen geblieben. Hab mir dann auch sehr viele Platten gekauft damals, also das hält sich heute noch in Grenzen. Früher war es richtig viel. Alles mitgenommen, was so diesen Stil hatte. Ja, hab dann diesen Stil natürlich auch aufgelegt. Bis vor circa, sagen wir es mal, 4-5 Jahren. Wo ich dann so die ersten Ortegra-Scheiben gehört habe. Ortegra FX Twin wird vielleicht auch einigen was sagen. Und habe mich dann relativ schnell in diese Musik verliebt und habe dann natürlich auch angefangen, diese Platten alle mehr oder weniger zu sammeln und zu kaufen und habe dann versucht, diese Sachen auch zu mischen. Also das heißt, ich lege jetzt nicht nur Techno auf, sondern auch ein bisschen mehr abstraktere Sachen und versuche eigentlich auch, die beiden Stile miteinander zu vermischen. Also ich fange meistens mit so einer abstrakten Geschichte an und wechsle dann ein bisschen mehr in die tanzbare Musik. Wie schaut es momentan mit deinen Buchungen aus? Bist du oft zu hören, beziehungsweise demnächst kann man dich irgendwo mal sehen im Club? Also demnächst wahrscheinlich erstmal nicht. Jetzt haben wir wahrscheinlich erstmal eine Pause. Über das Jahr verteilt war ich jetzt 3-4 Mal unterwegs. Ich habe viel noch bei mir zu Hause mit in Freiberg aufgelegt. In der alten Mensa haben wir immer ganz gute Partys zustande bekommen. Die sind jetzt leider erstmal nicht mehr, weil sich die Mensa da ein wenig querstellt, was die Öffnungszeiten und so weiter betrifft. Und da haben wir halt gesagt, lohnt sich das wahrscheinlich nicht mehr, da jetzt erstmal was zu machen. Da muss ich einfach absehen. Also ich nehme gerne alles mit, was ich da in die Richtung kriege, weil ich lege gern auf. Und da muss ich dann einfach mal abwarten, wie sich das jetzt in Zukunft entwickelt. Tja, dann kommen wir doch mal auf deine Technik zu sprechen. Was benutzt du zur Produktion? Rein Computer oder hast du auch analoge Sachen zu Hause stehen? Also der größte Teil wird natürlich im Computer zusammenfließen, klar. Aber ich habe natürlich auch einen Synthesizer. Dann kommt das Effektgerät mit dazu. MIDI-Keyboard ist noch dabei und dann die Programme im Rechner. Und das lasse ich dann mehr oder weniger alles zusammenfließen. Und ja, Nachbearbeitung eventuell noch mit irgendwelchen Programmen. Das ist der grobe Teil. We'll be right back. Der Jägermeister zieht Kreise. Von gestern noch, ja, mit Orangensaft. Tja, und für alle, die abends nicht wissen, was sie trinken sollen, Jägermeister mit Orangensaft, wenn die Mischung macht. Und dazu ein gutes Zigaretten und alles wird easy. Happy, dass du heute hier bist, Knut. Stoßen an, trinken noch einen. Sehr schön. Werden von dir jetzt noch weiter was hören. 2 Stunden heute du in der Mix. Mit einem ausgefallenen experimentellen Teil und einem Technoiden. Wir sind gespannt, ihr seid gespannt und ich hoffe, nach 2 Stunden werdet ihr happy ins Bett fallen und die ganze Nacht von Sunday Eve Experiment wollen. Thank you.

seiner Platte habe ich einen ganz kurzen Track da gelesen vor Juliane und bin neugierig geworden. Wen wolltest du denn da grüßen, beziehungsweise welchen Zusammenhang hat das kurze Stück? Ja, der Track ist mehr oder weniger aufgrund von ihr entstanden. Und in dem Fall habe ich einfach gesagt, kann ich den Track auch so nennen oder muss ich den Track einfach auch nur so nennen, weil alles andere wäre einfach blöd gewesen. Ja, das ist eigentlich der einzige Hintergrund dazu. Und alles andere weiß halt der Künstler und ja, dabei muss es bleiben. Gut, möchte sich nicht dazu äußern. Wie das so ist, Frauen inspirieren immer die Männer für musikalische oder dichterische Höchstleistung. Und wenn man danach fragt, Stille. We'll be right back. Laser lights light the way to the dance floor. Gibt es eigentlich noch andere Labels, wo du was released hast bisher, falls Interesse besteht von irgendwelchen Zuhörern? Und wenn ja, welche sind das? Also es wird noch ein Release rauskommen, wobei ich aber nicht allein darauf sein werde. Das Label nennt sich Seldom Type, das ist ein Schweizer Label. Und das wird eine 4-Act-Compilation werden mit 8 Tracks. 2 davon sind von mir noch mit und die wird jetzt, wenn es gut geht, Mitte Oktober rauskommen. Und wer Interesse hat oder wer sich da mal erkundigen will, geht einfach auf www.seldomtype.net. Ja, dann möchte ich noch kurz sagen, für alle, die eventuell mal reinhören wollen, in Tuxedos Scheibe auf fenders.de gibt's die Tracks zum Hören und dort habt ihr das Cover, wie sie ausschaut. Und natürlich im Fat Fenders gibt's die Platte zu kaufen. To the bone, die letzten Worte von dir. Also natürlich kann ich euch nur die Sachen von mir ans Herz legen, mal reinzuhören. Jetzt, wie gesagt, die aktuelle von auf Sleepy City und dann bald die auf Seldom Type. Und ich grüße vielleicht nur insofern relativ wenige heute. Ich grüße an der Stelle einfach mal den Piraten und seine Sound Squad Crew, die mit mir zusammen halt die Partys gemacht hatten. War eine schöne Sache gewesen. Ich hoffe, das kommt irgendwann wieder. Und das war's dann für sich auch schon. Dann grüße noch an Francis. War ein schöner Kopfsprung. Bei bang.de zu sehen. Das war Tuxedo bei Sunday Eve Experiment hier im Online-Channel bei soundonearth.com. Wir hören uns in 14 Tagen wieder und see ya, bis demnächst. Sunday Eve Experiment.